Ich bin jetzt eine Stunde unterwegs und nur für den einen Zug. Es ist doch relativ selten, dass hier über die Weserbrücke ein Güterzug fährt. Zu Dampflokzeiten vor über 30 Jahren, da war das mehrmals am Tag, aber alles vorbei. Eisenbahnfans, auch Eisenbahnfreunde, sind Personen, die sich in ihrer Freizeit mit dem Thema Eisenbahn beschäftigen und dazu eine positive, emotionale Bindung entwickelt haben. Die Ferrosexuellen. Erkenntnisse über Eisenbahnnarren. Von Thilo Schmidt. Eisenbahnfreunde stand einmal im Artikel Eisenbahnfan in der deutschsprachigen Wikipedia. Eisenbahnfreunde gelten teilweise als Sonderlinge. Ihrem Hobby wird gewissermaßen ein Geek- oder nerdhaftes Image nachgesagt. Ich bin der Matthias Brotkorb. Ich habe nach einem Studium in Paderborn bei der Firma Nixdorf einige Jahre gearbeitet und dann war ich da übrig mit einer relativ, sagen wir mal, nicht ganz so kleinen Abfindung und habe mich daraufhin schon in jungen Jahren zur Ruhe gesetzt. Die Ausgaben sind natürlich mächtig bescheiden, aber das hatte ich vorher schon und das ändert nichts. Und da kann ich mich ganz und gar meinem Hobby widmen, der Eisenbahn, und nebenbei auch noch so ein klein bisschen mit Eisenbahn verbunden, größere und auch kleinere Wanderungen. Matthias Brotkorb beschäftigt sich mit nahezu nichts anderem im Leben als mit der Eisenbahn. Sein kleiner Kastenwagen dient als Mini-Wohnmobil und als Basisstation zum Erkunden von Eisenbahnstrecken in ganz Deutschland. Besonderes Interesse: Güterverkehr auf Nebenstrecken, auf denen kein Personenverkehr mehr stattfindet. Wir gehen jetzt den Berg hoch. Werden an der Weser. Matthias Brotkorb ist aus Paderborn gekommen. 60 Kilometer Anfahrt für ein einziges Bild ist für Brotkorbs Aktionsradius recht wenig. Am Hang ist eine Wiese. Und von der Oberkante der Wiese hat man einen wunderschönen Blick auf die Eisenbahnbrücke über die Weser. Der Güterzug, den Matthias Brotkorb fotografieren will, fährt sonst nicht über diese eingleisige Nebenbahn und hat schon deshalb Sammlerwert. Das ist ja blöd. Und dann ist der Zug weg. Das tut mir jetzt echt leid. Weil der Reporter sich verfahren hatte und zu spät zum Treffpunkt kam. Ja, es war's. Sie haben noch ein bisschen Zeit? Ja. Man könnte natürlich, ist eine Idee, schnell hinterher fahren nach Karlshafen. Und das schaffen wir jetzt auch nach Karlshafen? Es ist knapp. Also wir haben jetzt 20 Minuten Vorsprung. Die Straße oben am Berg ist relativ langsam, aber wir können es versuchen. Mit dem Auto den zu fotografierenden Zug überholen. In Lauenförde fahre ich dann links die Straße, weit den Berg hoch und dann oberhalb Karlshafen will ich auf einen Felsen, aber es ist knapp. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ich fahre also jetzt hinter Ihnen einfach her, ja? Am besten, ja. Okay. Längst nicht alle Eisenbahnfans reisen ihren Zügen per Zug hinterher. Eisenbahnfans? Stand einmal im Artikel Eisenbahnfan in der deutschsprachigen Wikipedia. Eisenbahnfans sind Personen, die sich in ihrer Freizeit mit dem Thema Eisenbahn beschäftigen und dazu eine positive, emotionale Bindung entwickelt haben. Die Wahl der Bahn als bevorzugtes Verkehrsmittel hingegen ist nicht notwendigerweise ein Merkmal von Eisenbahnfans. Denn Züge sind mit anderen Zügen bekanntlich schwer zu verfolgen und noch schwerer zu überholen. Kommt das öfter vor, dass man mal so derart riskant auch fahren muss? Ich versuche es zu vermeiden, das heißt, es ist eher selten. Aber es kommt vor. Jetzt ist es ja gerade gewesen. Ja. Zwischen dem Parkplatz und dem von Matthias Brotkorb favorisierten Fotopunkt an einer Felskante, die einen weiten Blick über Weser und Bahnstrecke eröffnen soll, liegt ein Fußweg von fast 10 Minuten. Im Laufschritt durch unwegsames Gelände. Für Matthias Brotkorb eine leichte Übung, für den Reporter nicht. Halleluja, Sie sind aber fix im Gelände. So, das müsste noch zu schaffen sein. Sehr schön. Jetzt müsste er gleich, da kommt er schon. Dieses Mal reicht die Zeit. Gerade so. sagen wir, relativ heimatnahe Landschaft ist ja nun großartig und relativ gut zu erreichen. Da muss ich einfach hin, wenn der Zug fährt, was ja nun Mitte Mai vorbei ist. Auf alle Fälle wollte ich übermorgen noch ein bisschen näher Richtung Göttingen. Bei Fernerwalshausen ist mir da auch noch eine wunderschöne Fotostelle im Gedächtnis. Die will ich auch noch ausnützen, auch für diesen Zug, ja. Also meines Wissens ist der klassische Trainspotter, sagt Stefan Herrmann, Jurist und Eisenbahnfreund aus Berlin. So angelsächsischer Prägung formulieren wir es mal so, jemand, der tatsächlich durchs Land reist und Züge beobachtet und sich dann eine Zugnummer, eine Loknummer dazu aufschreibt und auf diese Weise eben sagt, ich bin dann und dann auf dem Bahnhof gewesen, ich habe den Zug gesehen mit der Lok. Als wichtiges Kommunikationsmittel stand einmal im Artikel Eisenbahnfan in der deutschsprachigen Wikipedia, dient das Internet. Hier existieren umfangreiche Bild- bzw. Videoverzeichnisse und Datenbanken, die zum Beispiel den Heimatbahnhof oder den Lackierungszustand aller Lokomotiven beinhalten. Drehscheibe Online, das größte Eisenbahnforum Deutschlands. Benutzer R. Philipp 30. 101.016 zieht IC 2213 nach Stuttgart. OWT. Ohne weiteren Text. Benutzer KBS 770. Hallo zusammen, eine Frage dazu. Ist 101.016 dann morgen früh auch am IC 2368? Vielen Dank. Benutzer Hunsrückbahn. 120.159 steht in Berlin-Rummelsburg. Stand 19 Uhr. Die erwähnten E-Loks der Baureihen 101 und 120 sind übrigens keine historischen Lokomotiven, sondern gegenwärtige Baureihen, die zu Hunderten jeden Tag Züge durch das Land ziehen. Erfolgsprodukt ICE. Der Erfolg des ICE basiert auf seiner technischen Entwicklung. Die sorgfältige tägliche Arbeit aller vor und hinter den Kulissen machte ihn jedoch zum Synonym für schnellen, komfortablen Zugverkehr. Bei der Wahl des Verkehrsmittels spielt ein attraktives Verhältnis von Preis, Reisezeit und Komfort eine entscheidende Rolle. Die Bahn ist auf vielen Strecken zwischen 200 und 500 Kilometern zeitlich und preislich interessanter als Pkw oder Flugzeug. Die Deutsche Bahn widmet der Produkt- und Designqualität der Hochgeschwindigkeitszüge besondere Aufmerksamkeit. Denn die ICEs sind nicht nur zentraler Markenartikel des Unternehmens, sondern zugleich auch Repräsentant moderner Technologie made in Germany. Es fährt ein Zug, es fährt ein Zug, es fährt ein Zug. Zu Hause bei Matthias Brotkopp in Paderborn. Seine Leidenschaft für seltene Güterzüge auf ansonsten unbefahrenen Nebenstrecken in schönen Landschaften ist ein wenig untypisch. Also ich würde eher sagen, ziemlich untypisch, denn Leute mit zum einen so viel Zeit wie ich habe, das heißt, dass sie tagelang auf bestimmte Züge warten können, sind doch sehr, sehr selten in diesem Land, was überall nach dem Geld herläuft. Und zum anderen der Interessenbereich, Fotografieren von wirklich speziellen Zügen und das auch noch möglichst von relativ vielen, ist eben auch nicht unbedingt. Es gibt eine ganze Menge Leute, die stellen sich an die Hauptstrecke und erfreuen sich da von durchfahrenden interessanten Güterzügen. Keine Frage, ist auch eine ansprechende Sache. Aber ich warte lieber auf der Nebenbahn, möglicherweise auch tagelang oder sogar mehr als Tage, bis da das vorbeikommt, worauf ich hoffe. Und dann ist das Foto, was Sie dann unbedingt haben müssen. Genau so ist es. Das bringt dann das Foto. Und schlecht ist dann natürlich, wenn genau zu dem Zeitpunkt ungünstiges Wetter ist oder sonst irgendein Umstand daneben ist. Dann war die ganze Warterei eher unnütz. Die Faszination für Eisenbahnen stand einmal im Artikel Eisenbahnfan in der deutschsprachigen Wikipedia. Die Faszination für Eisenbahnen ist für Außenstehende häufig schwer nachvollziehbar. Ja, es ist natürlich auch so eine Sache. Warum muss man das haben? Ich schätze das mal so ein. Das ist die Vergänglichkeit der ganzen Sache. Nicht nur eisenbahnmäßig, aber die Eisenbahn vergeht eben doch in einem ungeheuren Tempo, dass die Veränderungen sind. Höhepunkte oder auch Tiefpunkte der Eisenbahnfotografen sind Eisenbahnfeste, Streckenstilllegungen oder letzte Fahrten bestimmter Baureihen. Und ich habe ja nun sehr viel mitgekriegt, dass Gleise verschwunden sind. Und wenn ich das verschwindende Gleis als Foto festhalten konnte und ich sehe mir die Bilder heute an, ich bin einfach stolz drauf, dass ich da noch fotografieren konnte. Jahrelang hat Matthias Brotkorb die deutschen Eisenbahnstrecken mit dem Zug abgefahren. Penibel dokumentiert auf Streckenkarten, die in seiner Wohnung aufgehängt sind. Ja, ich habe hier also zwei Karten hängen. Zum einen die Deutsche Bundesbahn. Die Karte ist Anfang der 80er Jahre, das heißt noch mit einem relativ umfangreichen Schienennetz. Und da habe ich drauf eingezeichnet sämtliche Gleise, auf denen ich gefahren bin, also sämtliche Strecken. Und auch gekennzeichnet Strecken, auf denen kein Personenverkehr mehr ist. Und es ist zumindest ein recht dichtes Netz gewesen, wo ich noch Gelegenheit hatte zu fahren. Und direkt daneben hängt dann die Karte der Deutschen Reichsbahn von 1991. Da sieht es ganz ähnlich aus. Ich bin auch, will mal sagen, nicht auf allen Gleisen gefahren, die dort eingezeichnet sind, aber doch auch relativ viel. Und mittlerweile ist von dem Streckennetz eine ganze Menge auch schon wieder verschwunden. Grün eingezeichnet sind die ehemaligen Strecken, die ich abgewandert bin. Abgewandert? Abgewandert, ja. Da sind doch einige dabei, wo ich ein bisschen zu spät gekommen bin. Zum Beispiel von Kirchhain über Gemünden-Wora nach Zimmersrode. Ja, die Bahn ist schon Anfang der 70er eingestellt worden. Das war für mich etwas zu früh. Netzabdeckung. Er hätte alle Strecken schaffen können. Alle Strecken in Deutschland. Eisenbahnstrecken sind wie DDR-Briefmarken, Fix- und Foxy-Hefte, Quellekataloge oder 10-Mark-Gedenkmünzen, abgeschlossenes Sammelgebiet. Das heißt, es kommt nichts mehr dazu. Abgesehen von den neuen Trassen für die Hochgeschwindigkeitszüge sind in Deutschland seit 100 Jahren kaum neue Strecken gebaut worden. Im Prinzip ist nicht mehr viel übrig. Seit den 80er Jahren habe ich doch durchaus Energie entwickelt, fast überall zu fahren. Und ich habe es auch hingekriegt. Was mir jetzt aktuell noch fehlt, ist die vor einem Jahr wieder eröffnete Strecke von Emden über Abelitz nach Aurich in Ostfriesland. Da kann man wieder fahren. Ich hatte es in den 80ern versäumt zu fahren. Es wird mir sicherlich in einigen Wochen oder Monaten gelingen, da auch mal lang zu fahren. Bei einer Bahnstrecke, die kurz vor der Stilllegung stand, half nur noch eines. Brotkorb mietete bei der Bahn kurzerhand einen ganzen Zug an, um auch diese Strecke auf seiner Karte anstreichen zu können. Der Zug hat nach Seifert in der Rhön immerhin 30.000 D-Mark gekostet. Aber von Hilders nach Seifert, die letzten 6 Kilometer, da hat sich die seinerzeitige Bundesbahn sehr, sehr quer gestellt. Und ich habe es eigentlich nur dadurch hingekriegt, dass ich den Preis von mir aus in die Höhe gedrückt habe, damit den örtlichen Verweigerern von den höheren Ebenen gesagt wurde, das sind aber gute Einnahmen, auf die können wir nicht verzichten. Und so habe ich es dann hingekriegt. Das war also wirklich ein hartes Stück Arbeit. 2 Jahre habe ich dafür gebraucht, um das durchzukriegen. So weit geht die Liebe zur Bahn. So weit geht die Liebe zur Bahn. Und es war eben, wie gesagt, 2 Jahre Arbeit und auch ein Haufen Geld, was dabei drauf gegangen ist. Aber wenn es übrig ist beim sparsamen Leben, dann ist es eben so. Brotkorbs Wohnung. An Möbeln das Nötigste, ansonsten Vitrinen mit Modellbahnzügen. An den Wänden zig Eisenbahnfotos. Auf einer weiteren Streckenkarte sind Bahnhöfe angestrichen. Da sind allenfalls markiert Stationen, Bahnhöfe, auf denen ich ein- oder ausgestiegen bin. Die habe ich rot angemalt, aber das ist eine derartige Fülle. Bin fast, naja, nicht fast auf jedem, aber doch zumindest auf den untergeordneten Strecken wirklich vielfach ausgestiegen. Und es sind eben sehr, sehr viele. Ich war ja in den ganzen 90ern mit Netzkarte unterwegs und da bin ich doch da und dort schon mal ausgestiegen und bei mancher Gelegenheit habe ich es auch regelrecht drauf angelegt, den letzten Bahnhof der Strecke, den musste ich auch noch aussteigen. Was schätzen Sie, wie viele Bahnhöfe dieser Republik in Prozent haben Sie ungefähr gesehen? Ich würde mal sagen, es kommt schon fast an die 50% ran. Anfang der 80er Jahre fuhr die Bundesbahn über 4.200 Bahnhöfe an. Folglich hat Matthias Brotkorb etwa 2.000 Bahnhöfe besichtigt. Merkwürdig. Ein Bahnsteig ist für mich immer so eine Art Heiligtum gewesen. Bettlektüre. Karl Ernst Mädel, Bekenntnisse eines Eisenbahnnarren, aus dem Jahr 1964. Erworben in einem Online-Antiquariat für 1 Euro plus 3 Euro Versandkosten. Das mag wohl daran liegen, dass die Eisenbahnnarretei mit einer Sonderform des religiösen Wahnes verglichen werden kann. Unter diesem Aspekt liegt nahe, den Bahnsteig mit einem Tempel zu identifizieren. Das umso mehr, als das Ganze drum und dran dazu angetan ist, auf ein einfältiges Gemüt eine absonderliche Wirkung auszuüben. Ich hätte da noch einen Tipp für Sie. Yeah? Das habe ich natürlich den vorläufigen Termin nicht im Kopf. Es ist jetzt vorgesehen, Mitte, Ende August, eine Fahrt Sonderzug von Berlin aus. Das sind dann aber die ganz Harten, die jeden Meter Gleis befahren haben möchten, die da zusammenkommen. Das war ja, solange es noch ging, mein Interesse auch neben den Güterzügen. Es gibt viele Strecken, wo keine Personenzüge fahren. Und da will man überall gefahren sein. Ach so. Ja. Ah, echt, das gibt's. Ja, ja. Und da gibt es eben eine Gruppierung, IWSE nennt die sich, da bin ich auch Mitglied, Interessengemeinschaften zur Befahrung von, wie sie offiziell heißen, Straßenbahn- und Eisenbahnstrecken. So intern heißt es Interessengemeinschaft zur Bereisung stillgelegter Eisenbahnstrecken. Und wie gesagt, August ist das jetzt vorgesehen, soll was in Berlin stattfinden. Wenn da was kommt, will ich da auch hin. Ich weiß nicht, Mittenwalde, Töpchin, zwischen Königs Wusterhausen und Zossen. Das ist eine frühere Privatbahn, war das. Und mittlerweile ist es wieder eine Privatbahn. Die haben in Mittenwalde einen Abzweig nach Töpchin. Da war irgendwie oder ist noch, ich habe keine Ahnung, Draisinenverkehr auf dem Gleis, was nicht so interessant ist. Aber sie wollen es fertigbringen, da auch einen Zug langfahren zu lassen. Ach. Und da muss ich dann eben dabei sein. Mittenwalde. Treffen der ganz Harten, Treffen der IPSE, der inoffiziell sogenannten Interessengemeinschaft zur Bereisung stillgelegter Eisenbahnstrecken. Nur Männer zu sehen. Also mein Name ist Franz Zeidler, ich komme aus Mitterteich und bin dort an der Eisenbahn. Das ist also in Nordostbayern. Das ist an der Strecke zwischen Hof und Nürnberg gelegen. Da wo also zum Beispiel die 610er, die Pendolinos fahren. Die Kursbuchstrecke 855 von Hof nach Regensburg, da jetzt dieser seit 1,5 Jahren circa der Alex-Zug fährt. Der also ein Privatunternehmer der Arriba-Gruppe ist. Und das waren früher diese Strecken, die sogenannten Interzonenstrecken von den Großstädten München, Nürnberg, ich sag mal hier hoch hier nach Berlin, ja, die sogenannten Interzonenzüge, die sind bei uns vorbeigefahren. Jetzt gibt es ja den ICE-Verkehr oder ICE-Verkehr, hauptsächlich über Hannover, Berlin. Und deshalb sind also die anderen Strecken, ich sag mal, abgewertet worden. Ja, es ist dann nur noch Regionalverkehr, Regionalexpresszüge und so weiter. Okay, ich glaube, wir müssen einsteigen. Eisenbahnfreunde stand einmal im Artikel Eisenbahnfan in der deutschsprachigen Wikipedia. Eisenbahnfreunde gelten teilweise als Sonderlinge. Ihrem Hobby wird gewissermaßen ein Geek- oder nerdhaftes Image nachgesagt. Das ist richtig. Ich bin europaweit unterwegs, habe mir immer das Ziel gesetzt, sämtliche Personenzugstrecken in der EU komplett zu schaffen. Ich schaffe es auch jeweils einmal im Jahr, bloß dann werden halt immer wieder neue Strecken in Betrieb genommen und da fährt man dann halt europaweit hinterher. So hatte ich zum Beispiel im März das freudige Erlebnis gehabt, die EU komplett bereist zu haben und 4 Tage später ist dann in Italien wieder eine 20 Kilometer lange Strecke neu in Betrieb gegangen und mittlerweile darf ich, um dieses Ziel zu erreichen, nach Spanien fahren. In Großbritannien gibt es was Neues, übermorgen bin ich im Grenzgebiet Deutschland-Belgien unterwegs wegen 2er Strecken und so versuche ich halt das Ziel dann immer wieder zu verfolgen. 3 Dutzend Eisenbahnfreunde nutzen die Gelegenheit, die Strecke von Mittenwalde nach Töpchin auf ihrer heimischen Streckenkarte anstreichen zu können. Auch Matthias Brotkopp ist angereist. Ja, ja, das Stück von Mittenwalde Ost nach Töpchin war ja die letzten Jahre, viele Jahre nur mit Muskelkraft zu befahren, als Fahrrad- oder Handhebedrasine. Und heute geht's mal mit dem Zug, da muss ich auch dabei sein. Die IPSE, 1985 gegründet, veranstaltet für ihre Mitglieder jedes Jahr mit hohem Aufwand Personenzugfahrten auf Strecken, wo normalerweise kein Personenzug mehr fährt. Dazu muss die Fahrt genehmigt werden, ein Zug organisiert und auf die entsprechende Strecke überführt werden. Also einsteigen bitte! Gelegentlich müssen die IPSE-Mitglieder die Strecken freischneiden. Vom Gestrüpp, kleineren Bäumen und allem, was sonst noch so auf unbefahrenen Bahngleisen wächst. Gut, wir sind halt sehr vertraut mit dem Streckennetz in Deutschland, sagt Dieter Galles, Kassenwart der IPSE. Und unser Interesse ist einfach, jeden Meter an Eisenbahn kennenzulernen. Normalerweise ist es recht einfach, wenn man einen Fahrplan aufschlägt und dort fahren fahrplanmäßige Personenzüge. Das kann man jederzeit machen, wann es einem in den Terminkalender passt. Aber dann gibt es halt solche Strecke wie diese hier, wo eben seit vielen Jahren kein Zug mehr gefahren ist. Oder es gibt andere Strecken, wo planmäßig nur Güterzüge fahren. Und da muss man sich dann eben irgendwie zusammentun, um solche Strecken dann doch einmal fahren zu können. Und solche Abenteuersachen wie am Güterzug um eine Mitfahrt zu betteln, das ist nicht immer möglich. Und dafür sind halt dann solche Sonderzüge eine sehr gute Gelegenheit. Was ist denn zum Beispiel, wenn man eine Strecke befahren will, die nun offiziell schon stillgelegt ist? Nee, also solche Fälle gibt es eigentlich nicht. Das sollte man, denke ich, auch jetzt nicht weiter. Ja, es gibt vielleicht ein paar wenige Meter, entweder die schon stillgelegt sind, wo man wirklich nicht mehr hinkommt, wobei da wird dann teilweise noch versucht, mit so Handhebeldrasinen quasi mehr oder weniger illegal auf denen nochmal zu fahren. Also alles Mögliche sozusagen, was befahrbar ist, haben die, jedenfalls die ganz Hardcore-Fuzis, haben das wirklich alles befahren, ja. Ja, wir begrüßen jetzt alle Teilnehmer. Wir fahren aus operativen Gründen jetzt zuerst in Richtung Schöneicher Plan und als nächstes danach für Kiel. Der MAN-Schienenbus, Baujahr 1963, startet seine Tour mit 2,5 Dutzend Männern an Bord. Die Fahrt geht über Gleise, die man zum Teil vor lauter Grasbewuchs nicht mehr sehen kann. Auch ein paar Engländer sind angereist, um die rostigen Schienen rund um Mittenwalde abzufahren. Well, it's just, just riding as many lines as you can and certainly riding lines that you normally cannot do because it's no passenger trains or just Güterzugs or whatever. How many percent of all German tracks have you been driven? Well, in passenger line I just need about a couple kilometers, some new bits that have opened. So it's over 99% in Germany. So it's an obsession. Yeah. Ja, einwandfrei, da fehlt sich nichts. Das ist so einfach. Das ist, sagt man, wie wenn einer alternative Fußballfan Fußball guckt. Ja? Das ist für uns immer Streckenabreisen, die es noch gibt. Ja? Das ist für uns das Highlight. Wir versuchen, was noch da ist an Strecken abzufahren zu können. Man bleibt dann einfach ein Eisenbahn-Schienennetz treu, sag ich mal. Also meine Kursbuchkarte, die ist so gut wie rot. Well, fast überall, ja. So ein paar kleine Strecken, wollen wir sagen, jetzt so Anschlussgleise, ein paar Kilometer. Das ist ja teilweise, kommt man da ja heute nicht mehr hin. Das ist sowas, was mir noch fehlt. Aber die Hauptgleise, Nebengleise. Auch die stillgelegten Strecken? Auch. Die habe ich teilweise dann, wenn nicht mehr befahrbar ist, entweder mit Draisine gefahren oder dann zu Fuß abgewandert. Vorsichtig aussteigen! Des Weiteren wird auch Wert darauf gelegt, stand einmal im Artikel Eisenbahnfan in der deutschsprachigen Wikipedia. Des Weiteren wird auch Wert darauf gelegt, möglichst alle noch befahrbaren Strecken abzufahren, um im Idealfall Netzabdeckung, alle Strecken, die es gibt, zu erreichen. Insbesondere für den Personenverkehr geschlossene Strecken oder Fabriken oder Industriegleisanlagen sind für das Streckenbashing interessant. Eine Strecke gilt dann als abgefahren, wenn bis zum Prellbock gefahren wird. Frei aus dem Englischen until the puffer stop. Ein Mann mit dem Spitznamen Prelli soll auch an Bord des Schienenbusses sein. Er hat einen legendären Ruf. Es heißt, wenn bei Sonderfahrten wie dieser das Ende der Strecke erreicht ist, redet er so lange auf den Lokführer ein, bis der das Triebfahrzeug so weit vorsetzt, dass die Puffer den Prellbock berühren. Ich hatte mir hier sagen lassen, dass es hier jetzt immer noch wertlich, dass das bis zum Schluss geht. Ja, der ist ja schon weg. Gott sei Dank. Alte Freundin, du hast mir zeitlebensnahe gestanden. Weiß nicht warum, will es auch gar nicht wissen. Das mag der Tiefenpsychologe ausknobeln. Der will auch etwas zu tun haben. Bettlektüre. Karl Ernst Mädel. Bekenntnisse eines Eisenbahnnarren. Aus dem Jahr 1964. Erworben in einem Online-Antiquariat für 1 Euro. Plus 3 Euro Versandkosten. Nein, angebetet habe ich dich nicht. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die viel wichtiger sind als du, alte Maschine. Aber ich habe dich gern gehabt, alte liebe Freundin. Du hast mir so viele schöne Stunden in meinem Leben geschenkt. Wenn du ein lebendiges Wesen wärst, müsste ich dir jetzt herzlichen Dank sagen. Wenn es mir irgendwie schlecht im Leben ergangen ist, wenn ich Kummer hatte, bittere Sorgen mich drückten, wenn ich krank da niederlag, dann zogest du plötzlich durch meine Sinne. Dann vermeinte ich, freundliches Auspuffgeräusch zu vernehmen. Das solltest du als Trost in dein Schmelzofengrab mit hineinnehmen. Wie wenige Maschinen gibt es, die so viel Segen gestiftet haben, trotz mancher Mängel wie du, alte, rußige, verrostete, schwarze Geliebte. Der Betrieb und Unterhalt der meisten Museumsbahnen wird fast vollständig von Eisenbahnfreunden abgewickelt. Stand einmal im Artikel Eisenbahnfan in der deutschsprachigen Wikipedia. Meistens unentgeltlich, da sonst viele dieser Bahnen nicht in der Lage wären, ihre Kosten zu decken. Einige Eisenbahnfans unternehmen gerne Bahnreisen, teilweise mit Sonderzügen, die meist mit speziellen Lokomotiven bespannt sind und häufig passendes Wagenmaterial haben. Solche Bahnreisen sind häufig so organisiert, dass über verschiedene Strecken oder mit verschiedenen Bahnen gefahren werden kann. Das Hauptinteresse liegt dabei häufig auf dem Zusammenspiel zwischen Eisenbahn und Landschaft sowie der Freude an historischem Rollmaterial. Ganz nach dem Motto Reisezeit ist Nutzzeit können Sie sich in den DB-Lounges und während der Fahrt in vielen ICE-Zügen mit einem WLAN-fähigen Endgerät drahtlos ins Internet einloggen. Und das sogar bei bis zu 300 Stundenkilometer. Kein anderes Verkehrsmittel bietet so optimale Bedingungen zur Internetnutzung wie der ICE. Sie können sich an Sitzplätzen mit Tischen und Steckdosen am Platz Ihr mobiles Büro einrichten und die Reisezeit sinnvoll nutzen. Mit diesem Angebot wird die Datenkommunikation und die Online-Erreichbarkeit von Bahnreisenden erheblich verbessert. Denn Sie haben mit dem leistungsstarken Internetzugang die Möglichkeit, E-Mails zu empfangen und zu versenden und sogar auf das Firmennetzwerk zuzugreifen. Es fährt ein Zug, es fährt ein Zug, es fährt ein Zug. Ortswechsel. Nossen im sächsischen Landkreis Meißen. Ein Wochenende lang fahren historische Züge um den Ort. Leer. Aus Niederlande kommen heute Leute aus der Schweiz, aus Deutschland. Erstmal hier ist noch ein Bahnbetriebswerk, was ziemlich erhalten aussieht, also richtig noch in Betrieb. Und das können Sie in Westdeutschland suchen. Und dann sind hier vom Stefan Herrmann, das ist jemand aus Berlin, der organisiert jetzt hier diese Fahrten, wo man dann eben auch so einen Teilnehmerbeitrag bezahlen muss, soll, damit er das finanzieren kann. Weil dieser Güterzug und der Personenzug, die fahren ja leer. Das heißt, da fährt ja keiner mit, da werden auch keine Güter transportiert. Das sind halt, ja, Fotozüge nennt man die. Also Züge nur für Fotografen. Das ist eigentlich ein bisschen verrückt, oder? Wenn man es sich richtig überlegt. Das ist eigentlich ein bisschen verrückt, ja. Marius Holland ist aus Heidelberg angereist. Der Berufsschullehrer und Familienvater will einfach nur schöne Eisenbahnfotos machen. Fotos von leeren Zügen. Züge ohne Passagiere. Geisterzüge. Der Unterschied ist, Sie haben jetzt keine Köpfe, die störend aus dem Zug gucken. Und bei dieser Jubiläumsveranstaltung, also bei den Zügen, wo man jetzt keinen Teilnehmerbeitrag zahlt, da gucken dann viele Köpfe aus dem Zug. Und das sieht dann wieder nicht original aus. Und das stört dann so die ganz kritischen Fotografen. 36 zählen doch zum Leben erweckt. Wird jetzt ein paar Ehrenrunden auf Drehteile für die Fotografen. Wer den Teilnehmerbetrag überwiesen hat, erhält die Fahrpläne der Sonderzüge sowie eine gut sichtbare Quittung, die am Körper zu tragen ist. Und einen Aufkleber fürs Auto, ohne dass man bei dieser Veranstaltung zu keinem guten Aussichtspunkt für ein Foto kommt. Der Teilnehmerbetrag für das ganze Wochenende beträgt 270 Euro pro Person. Dafür hat man das Recht, unter freiem Himmel Züge zu fotografieren, die auf öffentlichen Strecken fahren. Die Teilnehmer sollen sich untereinander kontrollieren, hofft der Veranstalter Stefan Herrmann aus Berlin. Wir haben eine Hobby-Eisenbahner-Szene mit unterschiedlichem Zugang zum Hobbybahn. Und zu dieser Szene zählen auch diejenigen Eisenbahnfans, manche würden Fuzzis sagen, ob das jetzt ein Ehrenname ist oder nicht, darüber lässt sich trefflich streiten, die sich für die alte Eisenbahn interessieren, die ein Interesse daran haben, das historische, das technikhistorische Erbe unseres Landes, zu dem beide großen Staatsbahnen, auch die alten Länderbahnen, auch die früheren Privatbahnen zählen, zu erhalten, zu pflegen, an dieses technische Erbe anzuknüpfen. Ja, und aus dieser Pflege des technischen Erbes heraus ist die Idee entstanden, das vorhandene Material, was da ist, also an Lokomotiven, an Wagen, auch an Strecken, die noch die alte Technik haben, also Formsignale, Stellwerke, Telegrafenleitungen, alte Bahnsteige, alte Lampen, Empfangsgebäude, zu nutzen, zu einer Art Nachstellung der Vergangenheit auf Schienen, indem man, so wie es in früheren historischen Epochen üblich war, Züge zusammenstellt mit Lokomotiven dieser Zeit, Wagen dieser Zeit, in der Beschriftung und Lackierung der entsprechenden Zeit, um Züge, so wie sie 1970, 1980, 1960 gefahren sind, für die Dampflok-Enthusiasten, aber eben auch für Leute, die einfach schöne Fotos von alten Zügen machen wollen, auf die Gleise zu bringen. Eisenbahnfreunde wie Marius Holland sind das ganze Wochenende mit dabei und verfolgen die Züge mit ihren Autos, die voll bepackt sind mit der für den Eisenbahnfotografen typischen Ausrüstung. Also ein Fotoapparat, klar, Fotoausrüstung, dann die Leiter, dann braucht man so eine Streckenkarte oder Landkarte, allein einmal, um mit dem Auto hinzukommen und auch natürlich zu wissen, wie die Bahn im Gelände verläuft und vor allen Dingen, wo man auch erkennen kann, nach dem Sonnenstand, wo man am besten hinfährt. Man muss ja auch gucken, wo die Sonne ist. Ja, und dann vielleicht noch Fahrpläne. Und die Heckenschere. Tja, genau, die habe ich jetzt noch vergessen. Die ist hier, oder da gibt es auch größere Varianten, ne, als die jetzt hier. So Gestrüpp da, was neben der Strecke ist, Gestrüpp halt ein bisschen wegzuschneiden, das wächst ja auch sehr schnell nach. Also ich meine jetzt nicht da so einen Baum hier, aber es gibt einfach, haben Sie ja vielleicht auch gesehen, und so, da wächst unheimlich viel neben den Gleisen nach und ja, das stört schon ein bisschen. Ich muss dann wohl nach hinten gehen, ne? Ja, ich mache hinten frei. Marius Hollands Leiter ist ein besonders großes Exemplar, das nahezu das ganze Auto in seiner Länge ausfüllt. So, jetzt gucke ich hier mal Marbach. Wir müssen eigentlich hier nach Roswein gehen. Das ist auch oft so, wo viele Fotografen sind, da kann man sich auch nicht irren. Die stehen ja auch jetzt nicht umsonst da. Ja. Marius Holland holt seine Leiter aus dem Kofferraum und schleppt sie über die Wiese. Die Leiter ist eine Spezialanfertigung für Eisenbahnfotografen. Kleine Metalltellerchen sind an die Füße angeschweißt, für sicheren Stand auch auf Schotter. Ich bin auch oft genug ohne Leiter rumgelaufen und dann habe ich mich nachher geärgert, dass ich dann doch die Leiter nicht hatte. Hey. Ich schätze, dass dieser Traktor da vorne sogar extra hier abgestellt wurde für die Fotos. Da wurde spekuliert heute. Der steht ja da irgendwie so direkt so nah am Gleis. Hä? Ach, so ein bisschen alte Zeit simulieren? Genau. Jetzt müssen wir aufpassen, wenn gleich der Zug kommt, sind hier Filmer. Tatsächlich ist die Strecke von auffällig vielen alten Traktoren, Trabis und anderen Fahrzeugen aus vergangenen Tagen gesäumt. Es ist wie auf einer Modellbahn im Maßstab 1:1. Ich denke, hier ist ganz gut, aber da vorne, jetzt sehe ich gerade, das Gestrüpp stört. Ich werde also zu dem Motorrad gehen. Sehen Sie da diese Äste im Bild? Die stören. Ja. Die würde ich noch wegschneiden. Ach, echt? Ja. Wenn ich die Zeit hätte. Und zwar hiermit. Ah. Als kleine Gartenschere. Wenig später fährt die ehemalige Reichsbahn-Diesellok 112-331 mit leeren Güterwagen an den Fotografen vorbei. Wie die Lokomotiven mussten auch die historischen Wagen erst einmal nach Nossen überführt werden. Wir hatten hier ursprünglich vor, einen Personenwagenpark aus Cottbus heranzuführen, der dann aber uns nicht zur Verfügung stand, weil der Verein seinen Wagenpark anderweitig verplant hat. Ich habe dann einen Teil des Personenwagenparks aus Chemnitz, von einem Verein aus Chemnitz heranführen lassen. Das hat die Lok, die aus Glauchau kam, dann gleich mitgebracht. Und es gibt einen ganz, wenn man so will, speziellen Park, Wagenpark. Das sind die letzten 5 einsatzbereiten kleinen Rekonstruktionswagen der Deutschen Reichsbahn, die einem Verein aus Belzig in Brandenburg gehören. Die ganze Sache ist dann nochmal verkompliziert worden, dass dann Wagen ausgefallen sind, kaputt gegangen sind. Von den Belziger Wagen ist ein Wagen mit Flachstellen in Trier bei einem großen Eisenbahnfest stehen geblieben. Ein Chemnitzer Wagen wurde dann auch vom örtlichen Verein kurzfristig selbst benötigt, sodass ich dann in etwas optimistischer Einschätzung meiner finanziellen Lage noch 3 Wagen aus Stassfurt habe heranführen lassen. Wer sich in etwa vorstellen kann, was eine Überführung bei der Bahn kostet, an Spritkosten, an Lokmiete, an Trassenkosten und hier den Taschenrechner nebenbei betätigt, wird sich wahrscheinlich eine vage Vorstellung machen können, dass das ein Drahtseilakt war. Kaum hat der Zug die Fotostelle passiert, hasten die Fotografen zurück zu ihren Wagen, um den Zug einzuholen und am nächsten Fotopunkt erneut zu fotografieren. Marius Holland lässt sich dagegen etwas mehr Zeit. Ja, also ich bin aus dem Alter raus, das habe ich früher gemacht, wo man dann mit dem Auto heizt, um den jetzt noch zu überholen. Ich weiß, dass der jetzt in Roßwein hält und da kriegen wir noch mal. Und wenn nicht, mache ich mir da jetzt auch keinen Kopf. Nächste Fotostelle ist der Bahnhof Roßwein. Hier müssen der historische Güterzug und der historische Personenzug auf der eingleisigen Strecke einander ausweichen. Ja, fahr schon Straßenschild. Der Bahnhof Roßwein wurde 1872 gebaut und ist im Wesentlichen unverändert geblieben. Damit fügt er sich perfekt in die Modellbahnanlage im Maßstab 1:1 ein. Wahnsinn. Diese Reihe. Immer mehr Fotografen rücken an, immer mehr Leitern werden aufgebaut, mindestens 2 Dutzend und alle an der gleichen Stelle, denn es gibt an einem Standort meistens nur ein gutes Motiv. Die Eisenbahnfreunde drängeln sich im Pulk, treten sich auf die Füße, diskutieren, verhandeln. Nur Marius Holland steht entspannt ein paar Meter weiter hinten, seine Leiter ist 1 Meter höher als die der anderen, er fotografiert über die Köpfe und Leitern der anderen hinweg. Ach nee, der Leitermann ist da, schon wieder der Stefan. Ja. Schön, dass du auch hier bist. Ja, so sieht man sich mal inzwischen wieder. Inzwischen hast du auch eine Leiter, oder wie? Was? Inzwischen hast du auch eine größere Leiter. Du bist ja ein guter Beobachter. Die andere, die habe ich überstrapaziert, beim Eifeldamm. Warst du auch da? Ja. Eifeldamm. Ja, stimmt, du hast ja das Foto gemacht mit dem Dampfzug da von dem Hügel. Habe ich ja gesehen. Von dem Hügel. Ja, da standst du auf dem Hügel. Der Dampfzug da nach Ulmen hast du ja reingestellt. Geroldstein-Ulmen. Hast du meinst rein? 52er da. Ja, gut, da fuhren so viele Loks. Ja, es war eine 52, ja. Naja, weil du sagst, von dem. Von dem Dampfzug, ja, da waren so viele. Meinst du, ich kann mir da jede Zahl merken? Die historischen Züge warten im Bahnhof Roßwein auf ihre Abfahrt, müssen aber noch den regulären Personenzug passieren lassen. Ich habe auch schon Situationen erlebt, da gab es keine Einigung. Da war jemand so stur, gibt's im Leben, gibt sture Menschen da. Das finde ich zum Beispiel jetzt sehr nett, dass er da Platz macht. So, und die stellen jetzt auch ihre Leiter auf. Na, so geht's noch. So ist prima, so können wir es machen, ja. So, das ist nett, wenn nachgefragt wird. Ist also nicht immer so, dass man sich da einigen kann. Kommen auch mehr Leiter, mehr Aufwand, mehr Leute. Und es wird natürlich jetzt enger. Enger auch so, dass jeder zu seinem Foto kommt. Gefährlicher, tendenziell rücksichtsloser, müssen wir mal gucken. Ein paar Fotografen sind mit ihrer Ausrüstung bis ins Gleisbett vorgerückt, während sich von hinten bereits der reguläre Personenzug nähert. Und der Fahrdienstleiter. Leute, mal zur Information, da kommt noch ein Triebwagen, ja? Ich würde ja das mal alles rausbauen da. Sonst beendet das hier, dann hat sich das. Wenn der Triebwagen kommt, dann ist wieder Platz hier vorne am Gleis, ne? Ja. aufgrund einiger Eisenbahnfans? Stand einmal im Artikel Eisenbahnfan in der deutschsprachigen Wikipedia? Aufgrund einiger Eisenbahnfans, welche sich nicht an Sicherheitsregeln halten, zum Beispiel bei der Suche nach einem möglichst exquisiten Fotostandpunkt, sind Eisenbahnfans nicht überall gerne gesehen. Die Züge sind aufgrund hoher Geschwindigkeiten und langer Bremswege darauf angewiesen, dass der Gleisbereich immer frei ist. Der Aufenthalt im Gleisbereich ist daher sehr gefährlich. Personenunfälle enden häufig tödlich. Nicht direkt eine Gefährdung, aber ein Ärgernis stellen für Lokführer in Gleisnähe stehende Personen dar, das sich oftmals nicht feststellen lässt, ob eine an der Strecke befindliche Person nur den Zug fotografieren oder einen Schienensuizid verüben möchte. Dies führt zu Stresssituationen und schlimmstenfalls zu einem Nothalt. Da lässt man für 35.000 Euro ein Wochenende lang leere Züge durch die Gegend fahren. Das ist doch eigentlich ganz schön verrückt, oder? Gut, auf einem Fußballfeld laufen 22 nackte Männerbeine einem Lederball hinterher und werden dabei von 50.000 Menschen bejubelt. Ist das nicht mindestens genauso verrückt? Also ich denke mal, Hobbys, das ist immer etwas, was nun einfach nicht ganz rational erklärbar ist und beschreibbar ist. Und ob Sie nun Briefmarken sammeln oder Fußball spielen oder als Angler morgens um 5 am Wasser sitzen und ihren Regenwurm baden, um dort einen Fisch zu fangen, oder ob sie morgens um 4:30 mit verquollenen Augen aus dem Bett kriechen und nach ihrem Fotoapparat greifen, um die Ausfahrt einer seltenen Dampflok, die sonst auch kaum zu sehen ist, auf Platte zu bannen, wenn sie im Morgendunst mit Streiflicht durch den Nebel mit einem kräftigen, donnernden Auspuffschlag mit einer langen Schlange Wagen an ihnen vorbeizieht. Das ist alles verrückt. Und ich bin der Verwalter des Wahnsinns. Merkwürdig. Jetzt glaube ich es bald selbst, dass ich einen Brief an eine Lokomotive schreibe. Bettlektüre. Karl Ernst Mädel. Bekenntnisse eines Eisenbahnnarren. Aus dem Jahr 1964. Erworben in einem Online-Antiquariat für 1 Euro. Plus 3 Euro Versandkosten. Eieiei, zu welch absurden Auswüchsen doch solch ein Spleen wie die Eisenbahnnarretei führt. Was wissen wir überhaupt voneinander? Was wissen wir von den Dingen um uns, vom Leben, das uns umgibt? Wie schwach ist unser Gedächtnis? Wie träge unsere Erinnerung? Aber halt, nicht sentimental werden. Nein, kommt nicht in Frage, da hört die Freundschaft auf. Glaube ja nicht, alter Schlitten, dass ich dich nun über alles verehre. Bilde dir nur nicht ein, dass ich dich zum Altar erhoben hätte, auf dem ich die Technik anhimmeln, das Eisenbahnwesen vergöttern würde und gar eine Lokomotivbetschwester aus mir machte. Nein, liebe Freundin, gewiss, das bist du und wirst es auch immer bleiben. Vielleicht bist du mehr eine heimliche Geliebte? Drehscheibe Online. Größtes Eisenbahnforum im deutschsprachigen Internet. Benutzer Jörg Blaschke. Da der echte Bahnfuzzi bekanntlich standesgemäß unbeweibt ist und auch kein Auge für die weiblichen Reize hat, kann ihm auch niemand den Verstand rauben. Und deswegen ist doch klar, dass er beim Thema Bahn den totalen Durchblick hat und quasi von Natur aus alles besser weiß. Benutzer Anywhere. Natürlich gibt es auch schwule Eisenbahnfans. Wahrscheinlich in diesem doch eher männerlastigen Interessenbereich sogar häufiger als mancher denkt. Im Grunde zu beneiden. Als nur latent pherosexueller Hetero muss ich doch öfters Rücksicht auf Frau und Familie nehmen, während der bemannte Gay-Train-Spotter in trauter Eintracht mit seinem Schatz an der Strecke weilt und treu das Hobby teilt. Im günstigsten Falle natürlich. Der echte Hardcore-Pherosexuelle hat vor lauter Bahnwahn seine sexuelle Entwicklung irgendwann in der Pubertät beendet. Deswegen auch die verkrampft hitzigen Reaktionen, wenn es mal um sowas wie Schwule geht. Ach du liebe Güte, Obszönitäten, dann kommt man nicht in den Himmel. Dass Heteromänner beim Anblick einer schönen Frau zu sabbernden Neandertalern werden, ist ansonsten ja wohl ein alter Hut. Benutzer Doppeldecker. Ich könnte mir vorstellen, dass so mancher Ferrosexuelle beim Anblick einer schönen Frau auf einer Lok nur wegen dem Triebfahrzeug anfängt zu sabbern. Und das Mädel um Abstand bittet, sie versaue das Motiv. Smile. Wussten Sie schon, dass 27.000 Züge pro Tag für unsere Reisenden im Einsatz sind? Alle Bahnsteige in Deutschland zusammen 2.300 Kilometer lang sind. Das entspricht etwa der Distanz Berlin-Madrid. Die DB pro Tag 7,3 Millionen, also 2,6 Milliarden Reisende im Jahr befördert. Das entspricht der Einwohnerzahl von China und Indien zusammen. Die DB ganze 27 Stunden benötigt, um das innerdeutsche Passagieraufkommen der größten Airline in Deutschland pro Jahr zu befördern. Jeder ICE in Deutschland pro Monat zusammengerechnet einmal um die Welt fährt. Eisenbahnfreunde. Stand einmal im Artikel Eisenbahnfan in der deutschsprachigen Wikipedia. Eisenbahnfreunde gelten teilweise als Sonderlinge. Ihrem Hobby wird gewissermaßen ein Geek- oder nerdhaftes Image nachgesagt. Diesem Klischee entspringen die spöttischen bis selbstironischen Bezeichnungen als Schienen- oder Pufferküsser, Nietenzähler, Schwellenzähler oder vergleichbare Begriffe. Nicht neu beieinander. Nietenzähler oder Pufferküsser, die sind eigentlich, das ist eigentlich schon fast ein bisschen abwertend. Also das sind die Leute, die sehr extrem sind in bestimmten Dingen. Und wie wir eigentlich, oder wie du ja schon gesagt hast, von denen sollte man sich nach Möglichkeit auch fernhalten. Eisenbahnfotografen filmen oder fotografieren Züge? Stand einmal im Artikel Eisenbahnfan in der deutschsprachigen Wikipedia. Je nach Ausprägung des Hobbys werden auch Loknummer, Zugnummer, Verspätung und genaues Wagenmaterial notiert und als Sichtung archiviert oder im Internet publiziert. Ja, der die Wagennummer aufschreibt, ist ja schon wieder einer von denjenigen, die irgendwie sehr extrem sind. Also das gibt ja Leute, die wissen auswendig, wann die Betriebsnummer XY sowieso an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit, bei welchem Bahnkilometer fuhr, was ansonsten kein Mensch interessiert. Aber da hat es irgendwie im Kopf, mindestens in der Liste. Aber das sind schon die extremen Leute. Ja, die Schlimmen sind dabei eigentlich nur die, die einem das auch noch ungefragt aufzwingen. Hamburg, St. Georg. Im Kulturzentrum treffen sich einmal im Monat die Pinkbahner, die schwulen Eisenbahnfreunde. Ralf Landanuel ist ihr Sprecher. Die schwulen Eisenbahnfreunde Hamburg, so heißen wir ganz genau, die haben sich erst gegründet, nachdem es schon eine andere Gruppe im Süden Deutschlands gab, nämlich in Stuttgart. Wir hatten einfach die Idee, Mensch, wir sind alles Männer, die nicht nur das verbindet, dass wir auf Männer stehen, sondern dass wir auch irgendwie die Eisenbahn als Hobby haben. Ja, und warum dann schwul und Eisenbahn zusammen? Das ist schwer zu beantworten, was es bringt, aber es ist einfach schöner in so einer großen Gruppe voller Männer, die da gerne auch mal das Kind wieder raushängen lassen, dass man also da sagt, Mensch, guck mal, hast du die da gesehen und so. Das ist eine andere Begeisterung unter Schwulen, da kann man sich auch mal umarmen, wenn man was Tolles gesehen hat. Vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit Fußballfans, die uns ja nun so überhaupt nicht nahestehen, aber die auch im Stadion sind und sich umarmen und also richtig homosexuelle Szenen an sich bieten, aber natürlich niemals homosexuell sein würden. Das ist einfach schöner und einfacher, mit Männern zusammen das so zu machen. Naja, und wenn wir dann auf Ausfahrten sind, das ist dann schon auch die besondere Sache, dass auf Ausfahrten, da gibt es dann auch mal ein Gläschen zu trinken. Das Gläschen ist dann keine Holstendose Bier, sondern das ist dann eher natürlich ein Gläschen Sekt. Und Gläschen heißt dann auch wirklich Gläschen, also nicht ein Plastikbecher, sondern da sind wir stilvoll gerecht, dann natürlich auch mit einem Glas in der Hand. Die Pinkbahner nehmen ihr Hobby nicht ganz so ernst wie andere und sich selbst auch nicht. Und irgendwie so, ich sag mal, mindestens ein Drittel schwul ist hier bei uns doch mit dabei. Und das nimmt dann die letzte Ernsthaftigkeit und die letzte Niete dann noch ein bisschen aus dem Gespräch raus. Ich glaube, ich würde so eine Gruppe richtiger Eisenbahner echt nicht ertragen. Aber hier finde ich es richtig klasse. Aber ich glaube, wir haben bei uns auch Einzelne, die in bestimmten Dingen sehr extrem sind. Sehr genau, was Historie und Streckenkenntnisse betrifft. Kennen wir doch auch, haben wir doch auch unter uns. Ja, eben. Aber der Punkt ist immer, nervt man damit die anderen permanent oder erklärt man mal bestimmte Dinge, wenn es wirklich gerade anliegt oder zum Thema wird und andere auch dann wirklich interessieren könnte. Aber was du schon immer sagst, solange man da nicht unaufgefordert mit vollgemüllt wird, dann ist das okay. Eine Lokomotive, kurz Lok, ist ein spurgebundenes Triebfahrzeug, das selbst keine Nutzlast aufnimmt. Ein Eisenbahnwagen, auch als Waggon bezeichnet, ist ein Schienenfahrzeug ohne eigenen Antrieb. Man unterscheidet zwischen Güterwagen, die zum Transport von Wirtschaftsgütern verwendet werden, und Reisezugwagen, deren Aufgabe es ist, Personen zu befördern. Eisenbahnfreunde stand einmal im Artikel Eisenbahnfan in der deutschsprachigen Wikipedia. Eisenbahnfreunde sind Personen, die sich in ihrer Freizeit mit dem Thema Eisenbahn beschäftigen und dazu eine positive, emotionale Bindung entwickelt haben. Und Eisenbahnfreunde-Reporter werden auf jeden Fall nie mehr so Bahn fahren können wie vorher. Und nie mehr wie früher gleichmütig am Bahnhof stehen und auf einen Zug warten. Aber einer von uns, der heute nicht dabei ist, der konnte wirklich einzelne Loks am Fahrgeräusch erkennen. Einzelne Loks einer Baureihe. Dass er wirklich, die Nummern zuordnen konnte, was für eine Lok gerade vorbeifährt. Das finde ich auch schon dicht am Wahnsinn irgendwo. Eisenbahnfreunde. Der Artikel Eisenbahnfan in der deutschsprachigen Wikipedia wurde am 28. September 2009 gelöscht. Vorausgegangen war der Löschantrag eines Wikipedianers mit dem Benutzernamen Nahrungsergänzungsmittel. Es handelt sich meiner Meinung nach bei diesem Beitrag um eine Ansammlung unbelegter Vorurteile und Verunglimpfungen. Eine darauf folgende Diskussion erstreckte sich über mehrere Seiten und endete mit der Löschung des Artikels durch einen Administrator mit dem Benutzernamen Stechlin. Das ist und wird kein Enzyklopädieartikel. Der Gehalt dieses Lemmas erschöpft sich darin, dass der Eisenbahnfan ein Fan von Eisenbahnen ist. Die Ferrosexuellen. Erkenntnisse über Eisenbahnnarren von Thilo Schmidt. Mit Tobias Graupner, Horst Hildebrandt, Stefanie Kemmer, Anne Lessmeister, Sebastian Miro und Thilo Schmidt. Ton und Technik Johanna Fegert und Judith Rübenach. Regie Iris Drögekamp. Redaktion Walter Filz. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2011. Was Narren tun und schreiben, soll man nicht ernst nehmen. Und wenn sie eine alte Lokomotive anhimmeln, ach, was tut's denn? Lasst ihnen das kleine Vergnügen, es ist ja so wenig, was ein Narr verlangt. Aber er zeigt euch auch, Freunde, wie wenig der Mensch braucht, um glücklich zu sein. Eine alte Lokomotive genügt. Sie mag gleich verrostet sein. Beim Abschied ist es üblich, das Glas zu erheben und irgendjemandes zu gedenken. Sei's denn. Ich erhebe mein Glas, halte es gegen das Licht, um das Funkeln des edlen Tropfens genüsslich auskosten zu können. Alte, dreckige, schwarze Lokomotivenfreundin, du sollst leben. Euch aber, ihr lieben Narrenbrüder und Schwestern, gilt der zweite Schluck. Wie trostvoll, dass es noch immer Gesinnungsgenossen gibt. Möge auch fernerhin die Narretei blühen und gedeihen. Aller guten Dinge sind drei. Der dritte Schluck. Auf all das Schöne in dieser Welt.